Kundgabe 3635. Empfangen am 24.12.1945. Bedeutung des Erlösungswerkes. Und gedenket dessen, der euch erlöset hat von aller Sünde. Sein Erlösungswerk ist von so gewaltiger Bedeutung, dass ihr nicht eindringlich genug ermahnt werden könnt, es euch ins Gedächtnis zu rufen. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass ihr verloren wäret für ewige Zeiten, so Jesus Christus nicht durch seinen Kreuzestod die Sündenschuld auf sich genommen hätte, um euch zu erlösen. Doch ihr selbst müsstet euch zu ihm bekennen. Wollet ihr der Gnaden, die er durch seinen Tod euch erworben hat, teilhaftig werden? Ihr müsstet an ihn glauben und euch bewusst unter sein Kreuz stellen. Ihr müsstet mit Jesus Christus und für ihn leben, das heißt, im Gedächtnis an ihn alle eure Werke verrichten, liebetätig sein und also seine Liebelehre befolgen, um euch würdig zu machen seiner Gnadengabe, um euch würdig zu machen seiner Liebe, die euch bewahren wollte vor endlos langer Zeit von den Qualen und Leiden im Jenseits. Der göttliche Erlöser erbarmet sich aller Sünder. Er trug ihre Schuld und litt und starb dafür. Er gab sich selbst hin als Sühne, weil er die Menschen liebte und ihre große geistige Not verringern wollte. Und so bot er den Menschen ein Geschenk, das sie in ihrer Größe nicht ermessen können auf Erden, und er fordert nur die Anerkennung seines Liebeswerkes, die Anerkennung seiner selbst und das bewusste sich Bekennen zu seinem Kreuzestod. Er fordert ständiges Gedächtnis an ihn. Dies sollen die Menschen nicht vergessen. Immer sollen sie sich vor Augen halten, dass sie ohne ihn verloren sind für ewige Zeiten. Und also tritt er den Menschen immer wieder entgegen, sich ihnen in Erinnerung bringend. Immer wieder sucht er, deren Blick auf sich zu richten. Immer wieder wird der Mensch als Selbstkreuzträger gemahnt, seiner zu gedenken, und jegliches Leid soll ihn aufmerksam machen auf den, der das Leid der Menschheit auf seine Schultern nahm und auch ständig den Menschen das Leid tragen hilft, so sie im tiefen Glauben an den göttlichen Erlöser es ihm aufbürden, ihn bittend um Gnade und Liebe. Die Menschen tragen ihr Leid nicht unverdient. Jesus Christus aber nahm völlig sündenlos die Sündenschuld der Menschheit auf sich. Und er trug daher eine weit schwerere Last auf seinen Schultern. Ein Kreuz, das unermesslich schwer war, so dass er fast zusammenbrach unter ihm. Doch er hat das Erlösungswerk vollbracht. Denn die Liebe zur Menschheit war groß und gab ihm die Kraft bis zum Ende. Amen.